от злой тоски. Не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк, идет последний караван. На материк, идет последний караван. Herzlich willkommen zur fünften Episode des Podcasts Ort des Gedenkens. In der heutigen Sendung begeben wir uns in die heimliche Hauptstadt der Russischen Föderation, St. Petersburg. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht ein weiteres Mahnmal von den Solowki, der Solowiezki-Stein auf dem Troizkaer Platz. Im Unterschied zu den Beiträgen über das Moskauer Pendant wird sich in dieser Episode insbesondere den Ereignissen gewidmet, die der Platzierung des St. Petersburger Solowiezki-Steins an seinem heutigen Standort vorausgingen. Welche bürokratischen Hürden mussten überwunden werden, um das Mahnmal zu errichten? Und wie ließ sich das Projekt trotz mangelnder Unterstützung der Stadtregierung realisieren? Die Analyse des Briefwechsels zwischen den städtischen Behörden und den Befürwortern des Denkmals wird darüber Aufschluss geben. Was bedeutet das eigentlich, einen 11-Tonnen-Felsen unter widrigen klimatischen und technischen Bedingungen zu transportieren? Einer, der es wissen muss, ist Juli Rybakov. Sein spannender Bericht über den Transfer des Steins von den Solowiezki-Inseln auf das Festland wird in den folgenden Minuten nacherzählt. Welche Bedeutung die Inselgruppe für das Gedenken an die Opfer der politischen Repressionen hat, können Sie in Episode 2 dieser Podcast-Reihe nachhören. Wie in jeder Sendung wird nicht zuletzt auf die Umgebung des Denkmals eingegangen. Der Solowiezki-Stein in St. Petersburg – eine Aktion ohne Genehmigung. Der Troizkaer Platz befindet sich im Zentrum der Stadt St. Petersburg. Er grenzt unmittelbar an die Peter- und Paul-Festung an, das Wahrzeichen der von Peter dem I. erbauten russischen Metropole. Die Grundsteinlegung dieser ursprünglich militärischen Anlage am 27. Mai 1703 markiert den Beginn des Aufbaus von St. Petersburg. Die Festung repräsentierte das Zarenreich wie kein anderes Bauwerk. Dort waren verschiedene Verwaltungsgebäude, ein Münzhof, die Peter- und Paul-Kathedrale sowie das erste politische Gefängnis des Russischen Reiches untergebracht. Für die Gegner der Monarchie war sie ein Symbol der Unterdrückung. Berühmte Intellektuelle, wie beispielsweise der Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski, wurden dort festgehalten. Es verwundert daher nicht, dass das Gefängnis während der Februarrevolution 1917 zum Zentrum des Aufstands wurde. Die Errichtung der Peter- und Paul-Festung legte die Nutzung des Troizkaer Platzes fest. Der älteste Platz der neuen Hauptstadt entwickelte sich zum wichtigsten Handelsstandort für Baumaterial und Lebensmittel. Bereits 1713 wurde dort ein Kaufhaus errichtet. Triumphzüge, Militärparaden und Volksfeste hielt man dort ab. Von herausragender Bedeutung war auch die Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit, welche in 1710 vollendet wurde. Sie ist lange Hauptkirche von St. Petersburg gewesen und gab dem Platz seinen Namen. Die Kathedrale brannte mehrmals ab, wurde jedoch immer wieder aufgebaut. Ihren endgültigen Niedergang erlebten die Petersburger im Jahr 1933, als der Sakralbau von den Sowjets niedergerissen wurde. Welches Gesicht hat dieser Platz heute? Von welchen Bauwerken ist er umgeben und wo wurde der Solowiezki-Stein aufgestellt? Margarita, eine eingefleischte St. Petersburgerin und ich überqueren die Troizki-Brücke, welche über den Fluss Neva führt. Auf der linken Seite am anderen Ufer erblicken wir schon von Weitem die vergoldete Spitze der Peter- und Paul-Kathedrale. Das erste Bauwerk, welches auf der rechten Uferseite in unser Sichtfeld rückt, ist eine kleine Kapelle am äußersten Rand des Troizkaer Platzes. Sie hat starke Ähnlichkeit mit einer Glocke. Margarita erklärt mir, dass es sich dabei um einen Ersatz für die einstige Kathedrale der Dreifaltigkeit handelt. Die Bauarbeiten an der Kapelle wurden erst 2003 abgeschlossen. Wir erreichen das Petrograder Neva-Ufer. Der Troizkaer Platz liegt nur eine Straßenbreite davon entfernt. Bevor wir uns dem Mahnmal nähern, wollen wir dessen Umgebung erkunden. Unser Rundgang beginnt vor einem Wohnhaus auf dem Troitzkaer Platz Nummer 1. Dieser sowjetische Prestigebau wurde zwischen 1929 bis 1933 speziell für einstig verfolgte Gegner der Monarchie konstruiert. Das sogenannte Haus der politischen Gefangenen bot vor allem Menschewiken und Sozialdemokraten einen für die damalige Zeit ungewöhnlichen Komfort. Es gab heißes Leitungswasser und Badezimmer in jeder Wohnung. Im Erdgeschoss befand sich neben Geschäften, einem Kindergarten, einer Kantine und einem Club ein Museum, dessen Sammlung an die zaristische Zwangsarbeit und Verbannung erinnerte. Die Bewohner des Hauses Nummer 1 lebten nur für kurze Zeit unter einem glücklichen Stern. Während des von Stalin veranlassten sogenannten Großen Terrors wurden 132 der 144 Familien, die das Haus der politischen Gefangenen beherbergt hatte, verfolgt. Neben diesem sachlich reduzierten Gebäude wirkt das gelb getünchte Haus Nummer 3 besonders imposant. Der neoklassizistische Bau wird von dem größten und bedeutsamsten russischen Forschungs- und Designinstitut für Wohnungs- und Bauwesen genutzt. Das sogenannte Lenin-Projekt wurde bereits 1925 gegründet und war Stilgeber für die sowjetische Baukunst. In den Büros dieses Hauses entwickelte man die wichtigsten Stadtpläne der UdSSR. Dazu gehörte die Planung neuer Stadtteile. Berühmte Beispiele für die Erschaffung ganzer Bezirke aus dem Nichts ist der massenhafte Bau der sogenannten Chruschtschowki und Brezhnevki an den Stadträndern großer sowjetischer Ballungsgebiete. Diese Beinamen erhielten die meist fünfstöckigen Plattenbauten gemäß der während der Planungsphase jeweils regierenden Machthaber. Die propagandistische Relevanz des Instituts kann kaum überschätzt werden. Dessen Arbeit verewigte die sowjetische Staatsideologie in der russischen Städtelandschaft. Ein weiteres geschichtsträchtiges Anwesen, welches an den Troitzkaer Platz angrenzt, ist die Villa Kschesinski. Dieses herrliche, im Stil modern erbaute Gebäude gehörte bis zur Machtübernahme der Bolschewiki der russischen Balletttänzerin Matilda Felixowna Kschesinskaja. Lenin nahm die Stadtvilla gleich nach seiner Rückkehr aus dem finnischen Exil als Domizil für die bolschewistische Partei in Besitz. Ab sofort fanden dort täglich Beratungen und Konferenzen statt. Der Balkon des Hauses wurde als Bühne für die Auftritte der Parteispitze genutzt. 1938 übergab man das Haus dem Kirov-Museum, welches nach einigen Umbauarbeiten eröffnet wurde. Mit dem Einzug des Museums wurde die Villa zum Sprachrohr der Parteiideologie. Ende der 1950er Jahre wird die Ausstellung erneuert und das Museum in Gedenken an die Ereignisse von 1917 in Staatliches Museum der großen sozialistischen Oktoberrevolution umbenannt. Heute befindet sich dort das Museum der politischen Geschichte Russlands. Endlich betreten wir den Troitzkaer Platz und bewegen uns in Richtung des Mahnmals für die Opfer der politischen Repression. Der weitläufige Platz ist heute ein Ort der Erholung und Zusammenkunft. Zahlreiche Holzbänke unter alten Ahornbäumen laden zum Verweilen ein. Im Sommer werden die Rasenflächen von bunten Blumenrabatten umsäumt. Wir nähern uns dem Solowiecki-Stein, der in der Nähe des Flussufers niedergelegt wurde. Der graue Findling ruht auf einem quadratischen Granitsockel. Er wurde an allen vier Seiten mit Inschriften versehen. Da sich Margarita und ich in Richtung Neva-Ufer bewegt hatten, lesen wir zunächst die Worte »Den Gefangenen des Gulags«. Wir umrunden den Stein gegen den Uhrzeigersinn und lesen weiter »Den Kämpfern für die Freiheit«. Man möchte sie alle beim Namen nennen. Den Opfern des kommunistischen Terrors. An dem unbehauenen Stein zeigen sich deutlich Spuren der Witterung. Der Schnee der letzten Eiszeit glättete seine Oberfläche. An einer Seite jedoch brach ein Stück heraus. Die schroffen Kanten an dieser Stelle weisen darauf hin. Das Mahnmal ist von roten Nelken bedeckt, da man dort vor kurzem den Tag der Opfer der politischen Repressionen beging. Wie gelang es, den Felsen nach St. Petersburg zu transportieren? Warum hielt man eigentlich einen unbearbeiteten Stein für ein geeignetes Denkmal? Und welche bürokratischen Hürden mussten umgangen oder überwunden werden? Zu Beginn der 1990er Jahre beschloss die Petersburger Abteilung der Nichtregierungsorganisation Memorial, dass den Opfern der politischen Repression unbedingt ein Denkmal gesetzt werden müsste. Zur gleichen Zeit entschied der Hohe Sowjet, bei der Errichtung eines solchen Denkmals zu helfen. Nach der Aussage des Menschenrechtlers Juli Rybakow bestand die Hilfe des Staates darin, sie bei dem Aufstellen des Denkmals nicht zu stören. Am 4. September 1990, also am Vorabend des Jahrestages des Erlasses über den Roten Terror von 1918, wurde auf Initiative der Menschenrechtsorganisation Memorial der Grundstein für ein Mahnmal gelegt. Die Inschrift auf jener grauen Granitplatte verriet, dass es sich nur um ein Provisorium handeln sollte. Zitat: Hier, im Petrograder Bezirk Leningrads, wird ein Denkmal für die Opfer der politischen Repressionen aufgestellt werden. Zitat Ende. Die Errichtung eines offiziellen Denkmals wurde lediglich verschoben. Die Platzierung des Grundsteins auf dem Troitzkaer Platz verband sich mit der Hoffnung auf mehr gesellschaftliche Anteilnahme. In einem offenen Brief vom Memorial heißt es dazu, Zitat: Während jener Zeit stand unsere Gesellschaft an der Schwelle zum Wandel. Das war eine Zeit der Hoffnung. Der Grundstein sollte nicht nur vor staatlicher Willkür warnen, sondern zum Unterpfand für die nicht umkehrbare Veränderung im Staat und in der Gesellschaft werden. Mit dieser Aktion wurden die Stadtverwaltung, die Gesellschaft und die Menschen vor die Aufgabe gestellt, die tragischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts zu verarbeiten und einer neuen Bewertung zu unterziehen. Zitat Ende. Die Erwartung der Mitglieder von Memorial, dass es zu einer echten kollektiven Auseinandersetzung mit dem sowjetischen Terrorregime kommen würde, wurde aus ihrer Sicht enttäuscht. In dem gleichen Schreiben schlussfolgert Memorial, Zitat: Heute können wir mit Bestimmtheit sagen, dass nichts verarbeitet wurde, genauso wie kein Denkmal auf dem Troitzkaer Platz zustande kam. Zitat Ende. Tatsächlich dauerte es 12 Jahre, bis das Mahnmal von den Solowjetski-Inseln auf dem Troitzkaer Platz errichtet wurde. Nach 10-jähriger Untätigkeit der städtischen Behörden traten einige Mitglieder von Memorial sowie der damalige Duma-Abgeordnete Juli Rybakow in Aktion. Sie verschickten mehrere Eingaben, insbesondere an die Stadtregierung von St. Petersburg, der damals der Gouverneur Wladimir Petrowitsch Jakowlew vorstand. In einer direkt an Jakowlew gerichteten Petition vom 15. März 2001 unterstrich Memorial die Bedeutung des Ortes, wo vor über 10 Jahren ein Grundstein für das bis dato nicht realisierte Denkmal gelegt worden war. Dort heißt es, Zitat: Das Gedenkzeichen auf dem Troitzkaer Platz hat sich in das Stadtbild eingefügt und sich zu einem beachtenswerten Treffpunkt des gesellschaftlichen Lebens entwickelt. Hierhin kommen Verwandte der Deportierten und Ermordeten. Hier legen sie Blumen nieder, hierhin bringen sie ihre Kinder und Enkel. Zitat Ende. Im nächsten Absatz verdeutlicht der Verfasser des Schreibens, Winjamin Viktorowitsch Joffe, sein Anliegen. Zitat: Heute, an der Schwelle zum 300-jährigen Jubiläum unserer Stadt, ist die Zeit gekommen, da der Grundstein auf dem Troitzkaer Platz durch ein vollwertiges Denkmal ersetzt werden sollte, welches unserer Stadt und jenen Menschen würdig ist, die durch den grassierenden, sinnlosen und erbarmungslosen Terror um alles gebracht wurden. Zitat Ende. Des Weiteren baten sie um die Einbindung der Denkmalseröffnung in das Programm der 300-Jahr-Feier von St. Petersburg. Der Appell an die städtische Administration blieb unbeantwortet. Die Befürworter des Denkmals wollten jedoch nicht länger warten. Sie suchten daher nach anderen Verbündeten. Unterstützt wurden sie vor allem von dem Vorsitzenden des Komitees für Städtebau und Architektur und sogenannten Hauptkünstler der Stadt, Iwan Grigorjewitsch Uralow. Er wandte sich direkt an das Komitee zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten zum 300-jährigen Jubiläum von St. Petersburg und bewirkte schließlich die Einbindung des zukünftigen Mahnmals in das Festprogramm, Außerdem willigte er ohne Änderungswünsche in die Denkmalkonzeption ein, welche ihm im Juli 2002 von Memorial zugesandt worden war. In dem Projektpapier sprechen sich die Mitglieder der Organisation gegen eine allegorische Abbildung des Terrors aus. Zitat: Das Thema des Gedenkens an die Opfer der politischen Repression ist untrennbar mit der Ablehnung von ideologischer Gewalt und politischem Terror verbunden und sollte folglich keine Zeichen und Symbole des Bösen tragen, sowie nicht den Triumph der Mächte des Todes und der Tyrannei über die menschliche Persönlichkeit abbilden. Zitat Ende. Ein Mahnmal für die Opfer der politischen Verfolgung, welches die Vernichtungskraft des Menschen explizit darstellte, gab es schon vor dem Lewaschowa-Friedhof unweit von St. Petersburg. Die Organisation Memorial setzte sich für ein lakonisches, überkonfessionelles und gegenstandsloses Denkmal ein. Ein Stein von den Solowiecki-Inseln war nach ihrer Meinung der ideale Gegenstand. Die Inselgruppe gilt als ausdrucksstarkes Symbol für die sowjetische Repression. Dort wurde zu Beginn der 1920er Jahre das erste bolschewistische Arbeitslager eingerichtet. Obwohl Memorial für die legale Umsetzung des Projektes auch die Genehmigung des Gouverneurs gebraucht hätte, war die Fürsprache Uralows ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Denkmalerrichtung. Die Einbindung in die 300-Jahr-Feier, die Unterstützung Uralows sowie der Vereinigung der politischen Gefangenen des kommunistischen Regimes und der Bürgerrechtsorganisation Bürgerliche Kontrolle ermutigten die Akteure zu einem Wagnis, dessen Konsequenzen nicht abzusehen waren. Ohne auf die Erlaubnis der St. Petersburger Administration zu warten, machten sich die Leiterin des Wissenschaftlichen Informationszentrums von Memorial, Irina Fliege, der Duma-Abgeordnete und Künstler Juli Rybakow sowie der Künstler Jewgeni Uchnaljow auf den Weg nach Norden. Lediglich mit einer geringen Spende der Partei Demokratische Wahl Russlands ausgestattet, begaben sie sich auf die Solowki, um einen geeigneten Felsen für das lang ersehnte Mahnmal zu finden. Nach 2 Wochen erfolgloser Suche entdeckte Juli Rybakow einen riesigen Findling in einem Gebüsch am Fuße des Zawati-Hügels. Die scharfen Kanten an einigen Stellen des Steines, die auf ein fehlendes Stück hinwiesen, assoziierte er sogleich mit dem Teil der russischen Gesellschaft, der während des Terrorregimes der Sowjets brutal aus ihr herausgerissen worden war. Die Entscheidung war getroffen. Nun musste der Transport organisiert werden. Man lieh sich einen Kran, einen Traktor und einen Transporter mit offener Ladefläche. Der Kran erwies sich als nicht leistungsstark genug. Noch bevor er den Stein auf den Schwertransporter abladen konnte, rissen die Seile. Der Stein schlug mit voller Wucht seiner 11 Tonnen auf dem Wagen auf. Dieser brach unter dem Gewicht zusammen. Die Aktion schien gefährdet. Aus Verzweiflung begab sich Juli Rybakow zum Hauptkloster der Insel und bat den Vorsteher um seinen Segen und seelischen Beistand. Wahrscheinlich hoffte der Abgeordnete auf ein Wunder. Tatsächlich war es höchst unwahrscheinlich, auf der kleinen Insel Kim an weitere Schwerfahrzeuge heranzukommen. Zur Freude aller Beteiligten wurde eine Baustelle ausfindig gemacht. Dort war man bereit zu helfen. Letztlich gelang es der Gruppe, den Stein bis an das Ufer der Insel zu bewegen. Als sie gerade am Ziel angelangt waren, versagte auch dieser Transporter seinen Dienst. Seine Achsen brachen. Mit viel Überzeugungskraft brachten sie einige Fischer dazu, den Felsen trotz stürmischer See bis zum Festland überzusetzen. Im Hafen der Provinzstadt Kim sahen sich die Menschenrechtler mit dem gleichen Dilemma konfrontiert. Da sie in der strukturschwachen Kleinstadt an keinen Kran herankommen konnten, begab sich Juli Rybakow zur lokalen Mafia, welche das dortige Gastronomiegeschäft in ihrer Hand hatte. Die Mafiosi fanden zwar einen Kran, jedoch betrank sich der Kranfahrer seit einer Woche in einem nahegelegenen Wald. Man machte ihn irgendwie nüchtern, setzte ihn in den Kran und dem Zechbruder gelang es tatsächlich, den Stein auf den wartenden Transporter zu befördern. Zu guter Letzt fuhr der Findling nach St. Petersburg. Doch vor Ort bereitete man sich längst auf die nächste Aktion vor. Das Aufstellen des zukünftigen Denkmals war von der Stadt nicht genehmigt worden. Die drei Aktivisten hätten in letzter Sekunde gestoppt werden können. Dementsprechend schnell musste die Operation über die Bühne gehen. Man ließ einen Kran von der einen Seite heranfahren, von der anderen Seite näherte sich der Transporter mit seiner Ladung. Der Kran hub den Stein an, lud ihn auf der Granitplatte ab und die Aktion war beendet. Irina Fliege setzte sich daraufhin mit dem Komitee für Printmedien und Telekommunikation in Verbindung. Mit Hilfe der Presse wollten die beteiligten Parteien die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Memorial organisierte und leitete die erste inoffizielle Einweihungsveranstaltung, die am 4. September 2002 stattfand. In der Eröffnungsrede brachten die Veranstalter zum Ausdruck, welche Symbolkraft dem Mahnmal ihrer Ansicht nach innewohnt und wem es gewidmet ist. Zitat: Dies ist ein Geschenk der politischen Gefangenen an unsere Stadt St. Petersburg zum 300-jährigen Jubiläum. Dieses Mahnmal ist ein Tribut an die Opfer und an die Liebe. Dieses Mahnmal ist ein Verfechter der menschlichen Würde. Dieses Mahnmal ist ein Symbol für die Überwindung des totalitären kommunistischen Regimes durch einzelne Menschen, ein Symbol für die Ablehnung von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit. Zitat Ende. Am 15. Dezember 2002 verfasste Gouverneur Jakowlew eine Anordnung, die das Denkmal offiziell genehmigte. In der nächsten Episode von Orte des Gedenkens sprechen wir mit der Vorsitzenden der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, Dr. Anna Kaminski. Den Podcast Orte des Gedenkens finden Sie unter www.ortedesgedenkens.de und im sozialen Netzwerk Facebook unter Orte des Gedenkens. Schalten Sie wieder ein. Auf Wiederhören. Сойти с ума, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Здесь не веселые дела, здесь дышат горы горячо. А память, да, еле легла, зеленый туман.